glauben, lassen beide Hand in Hand, lass ein Jäger bei seiner Lola, schmiedeten ein festes Band. Mein Schatz, ja, wenn die Rosen blühen, werd ich wieder bei dir sein. Übers Jahr, mein Schatz, ja, wenn die Rosen blühen, werd ich wieder bei dir sein. Der Jäger zog von dannen, kämpfte für sein Vaterland. Oftmals denkt er an seine Lola, wenn der Mond am Himmel stand. Oftmals denkt er an seine Lola. Als dann blühte der Holunder und die erste Rose brach, zog ein Jäger in seine Heimat, die in weiter Ferne lag, zog ein Jäger.